für Tag. Ich bin ein leidenschaftlicher Verfechter der freien Marktwirtschaft. Abgekoppelt vom Markt und befreit vom Überlebenskampf oder Erfolgsdruck wurde auf Programm für die Macher und nicht für den Hörer weg. Ulrich S. ist uns sympathisch. 100,6 heißt das Kind. So freudvoll wie unter G. Gaffrons Regie wurde Schleichwerbung selten propagiert. Und das scheint das einzig Neue an Schamonis Konzept. Jedes Jahr findet am Lausitzer Platz ein traditionelles Fest statt. Und es ist also jetzt so, dass circa 3000 Leute auf dem Lausitzer Platz stehen und völlig eingekesselt sind. Wahnsinnig viele junge Frauen mit Kindern. Und es geht also wirklich hin und her. Und ich habe schon einige knüppelschwingende Bullen gesehen. Und es kommen immer mehr und immer mehr. Also haben die Bullen überhaupt nicht abgegrenzt zwischen Festteilnehmern und Demoleuten? Nein, überhaupt nicht. Hier eine typische Eskalation ohne Sinn, wird Tränengas abgeschossen, kein Grund erkennbar, Wassermarsch ohne Sinn. Hier geht jetzt die Eskalation von Seiten der Polizei. Etwas südlich des U-Bahnhof Görlitzer Straße. Hier eine typische Eskalation ohne Sinn, wird Tränengas abgeschossen, kein Grund erkennbar, Wassermarsch ohne Sinn. Hier geht jetzt die Eskalation von Seiten der Polizei. Ich stehe etwas südlich des U-Bahnhof Görlitzer Straße. Und da ist ja ungefähr vor einer Viertelstunde Bolle ausgeräumt worden und dem ging vorher ja ein Versuch der Bullen, sich alle zu versammeln, vom Süden anzukommen und dann mit Greiftrupps auszuschwammen. Das ist aber völlig fehlgeschlagen. Die mussten sich also unterm richtigen Steinhagel zurückziehen. Mülleimer. Wir haben heute um 7:30 Uhr, um 8 Uhr das Dreieck gesetzt. Wir wollen hier Hütten bauen und hier wohnen bleiben. Gerade weil es ein total schönes, natürliches Gebiet ist, das seit 40 Jahren nicht berührt wurde. Die Fahnen wehen auf den Bäumen, die Transparente hängt und die Menschen sind da. Mit Wasserwerfern und Tränengas ging die Polizei gegen die Besetzer des René-Dreiecks vor. Sucht ihr eine Wohnung und ein Zimmer? Soll eure Wohnung modernisiert werden und danach dreimal so viel kosten? Kommt alle zur Wohnungsnot-Großdemo. Miethaie zu Fischstäbchen. Früher oder später kriegen wir euch. Früher oder später kriegen wir euch. Früher oder später kriegen wir euch. Mausi! Ja, was guck ist denn, mal. Schatz? Ich hab dir was mitgebracht, war im Briefkasten. Ach du Scheiße. Oh, das ist doch dieser Volkszählungsbogen. Ich dachte, du wolltest Lehrer werden, sag mal. Also wenn wir das falsch ausfüllen, ne? Und die nehmen doch keine Homos. Naja. Nee, also weißt du, irgendwie so, das bringt nichts. Also ich finde, wenn schon, dann... Nee, dann machen wir das gleich richtig, lassen wir das überhaupt... Wir lassen das alles offen und dann... Also irgendwie... Ach, Boykott so... Also... Boy klingt doch irgendwie schon nicht schlecht. Hast du recht. Na klar, der geilste Boy ist der Boykott. Ha! Staat, die amtliche Statistik, Staat, die amtliche Statistik, Staat. 9. Februar, der Senat der Stadt Lübeck untersagt ein Treffen von Volkszählungsboykottinitiativen. 23. Februar, in Solingen werden erstmals Flugblätter beschlagnahmt. 24. Februar, die Staatsanwaltschaft Bonn fordert die Aufhebung der Immunität von 6 grünen Bundestagsabgeordneten. Die 6 hatten Werbeplakate des Statistischen Bundesamtes mit Boykottparolen unterstrichen. 20. März, der Verwaltungsgerichtshof München verbietet eine Probeveranstaltung der Grünen in der Aufbau. Stoppt die Volkszählung. Man kann nur sagen, der Staat tut alles, um das Misstrauen der Bevölkerung in den Staat und in die Datensicherheit zu bestätigen. Weil wenn die wirklich so ein gutes Gewissen hätten, dann würden sie mit der Bevölkerung anders umgehen. Wir haben schon bei den ganzen anderen Datengesetzen, die uns seit 2 Jahren beschäftigen, den sogenannten Sicherheitsgesetzen, den sogenannten Antiterrorgesetzen und anderem, haben wir immer gesagt, die sind ein Zeichen dafür, dass der Staat jeden Bürger als Sicherheitsrisiko begreift. Es wird ja nun gemunkelt, es platzt die Koalition. Ja, wenn die AL das darauf hintreibt, dann wird es wohl so passieren. Ich hoffe das nicht. Ein Punkt, der sehr großen Unmut erregt hat, war die Anzeige, die am Samstag in sehr vielen oder ich glaube sogar allen Zeitungen hier in Berlin gestanden hat, zum Punkt Kita-Streik, wo mit Senat unterschrieben wurde, obwohl die alternative Liste im Vorfeld gesagt hatte, dass sie zu dieser Anzeige nicht steht. Ja, da können die ja viel im Vorfeld sagen. Das war die Senatspolitik, so wie sie einvernehmlich festgelegt worden war. Eine Anzeige hineinzusetzen, ohne Zustimmung der AL und die mit dem Senat zu unterschreiben, das ist doch eigentlich etwas, was zumindest nicht schön ist, möchte ich mal sagen. Aber das ist wunderschön, da ist nichts dran unschön, und zwar deshalb nicht, weil das Presseamt im Geschäftsbereich des regierenden Bürgermeisters liegt. Und wenn eine einvernehmlich beschlossene Senatspolitik veröffentlicht wird, ich kann mir da nicht verbieten lassen und schon gar nicht durch die alternative Liste, dass ich eine gemeinsam gefasste Politik nicht auch veröffentlichen kann. Weshalb denn eigentlich nicht?